Herzlich willkommen beim Nachgedacht Podcast. Die besten Hörspiele der Welt. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 5. Episode des Nachgedacht-Podcast Die besten Hörspiele der Welt. Und heute soll es gehen um Folge 39 der Hörspielserie Gabriel Burns. Und damit greife ich an ein Thema, an eine Serie, die mich seit wirklich, ich glaube, mittlerweile fast 6, 7 Jahren fesselt, die ich eigentlich auch eher zufällig entdeckt habe und die mich gleich von Anfang an völlig gefesselt hat. Aber Gabriel Burns aus dem Hause Decision Products unter der Regie von Volker Sassenberg ist nicht umsonst eine der erfolgreichsten und besten Hörspielserien für Erwachsene und Junggebliebene, die es gibt, nicht umsonst. Warum, will ich euch versuchen gleich darzustellen. Und heute, wie gesagt, geht es um Folge 39, Der Ruf des Leviathans. Und worum geht es eigentlich großartig? Und zwar der Marinetaucher und Mechaniker César Suarez ist ein ziemlich armer Schlumpf. Er ist nach der Rückkehr von einer Tiefseemission verändert. Er hört Stimmen, ihm gehen ständig Koordinaten durch den Kopf, er hört ein Dröhnen und fühlt sich damit total unwohl. Und das reicht nicht, um ihn herum geschehen Unfälle, seine Kollegen Taucher sterben der Reihe nach, ihnen platzen die Köpfe und es ist alles sehr, sehr mysteriös. Und als er von einer Mission zurückkommt, wird er auch ziemlich schnell verdächtigt, irgendwas mit diesen Unfällen zu tun zu haben, sogar beschuldigt, die Ursache dafür zu sein oder halt irgendwie seine Kollegen umgebracht zu haben. Er wird vor ein Militärgericht gestellt und beteuert seine Unschuld nach Leibeskräften und wird aber während dieser Gerichtsverhandlung von einem ominösen, glatzköpfigen Mann beobachtet und zufälligerweise auch am Ende des Verfahrens unter Hausarrest gestellt. Aber erstmal, naja, er darf die Stadt nicht verlassen. Also richtig schuldig gesprochen ist er nicht. Daraufhin verketten sich mysteriöse Umstände, es kommt zu mysteriösen Begegnungen und Begebenheiten, sodass er sich nach relativ kurzer Zeit nach der Gerichtsverhandlung dann auf den Weg macht ins Amazonasgebiet, weil er der Meinung ist, dort Antworten zu finden auf die Ursachen seines mysteriösen Zustandes. Auf dieser Reise dorthin trifft er auf die junge Archäologin Yolanda Fuentes und den mexikanischen Pater Miguel. Und mit diesen beiden versucht er halt herauszufinden, was mit ihm los ist quasi. Das erstmal so weit zum Inhalt. Dort angekommen im Amazonasgebiet geht es halt dann richtig zur Sache. Was hat das Ganze eigentlich mit dem Gabriel Burns-Universum zu tun? Gabriel Burns ist von sich aus eine Serie, eine mit nicht eigentlich abgeschlossener Handlung oder nicht abgeschlossenen Folgen. Die Folgen bauen aufeinander auf. Einzelne Folgen dieser 39 bisher erschienenen Folgen herauszupicken und für sich einzeln zu bewerten, das funktioniert eigentlich nur bei Leuten, die das ganze, sag ich mal, Gabriel Burns Universum kennen, wobei der Begriff Universum schon überfordernd klingt und so nach dem Motto, da komme ich ja nie rein. Das ist Quatsch. Wer so ein bisschen die Kohle über hat und ich sag mal, sich so die ersten 5, 6, vielleicht auch, ich würde sogar sagen, die ersten 7 Folgen zum Beispiel als MP3 zieht, irgendwoher, am besten über iTunes oder über Amazon, der spart A, Geld und B, kriegt da schon einen relativ guten Einblick, worum es da eigentlich geht. Gabriel Burns handelt ganz grob gesagt ursprünglich eigentlich von dem kanadischen Schriftsteller und Stephen Burns, der eines Nachts in einen ominösen Hinterhalt gerät, nämlich ist neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit beziehungsweise seiner Tätigkeit als Kochbuchautor nämlich auch noch Taxifahrer und wird in einen Hinterhalt gelockt und gerät dann an die an den ominösen Mr. Bakerman und seine Mitarbeiter und stellt sich seither in den Dienst dieses Mannes. Und wie ihr vielleicht schon erraten könnt, der Name Burns kommt ja auch irgendwo im Titel vor und der Name Gabriel kommt auch irgendwie im Titel vor. Und um diese Titelgebung ranken sich viele, ich will mal sagen, Mythen und Mysterien und das dann natürlich auch im Zusammenhang mit der Geschichte. Aber der Ruf des Leviathans ist also die vierte Folge nach dem Restart der Serie. Die Serie hat es damals geschafft, bis Folge 35 geführt zu werden, bis ins Jahr 2010. Und danach kam es zu einer fast genau dreijährigen Pause. 3 Jahre lang passierte mit Gabriel Burns gar nichts. 2003, 2004 rausgekommen, das erste Mal dann eigentlich relativ regelmäßig immer als Doppelfolge erschienen, beziehungsweise dann irgendwann 2008 ging es dann rückwärts Richtung nur noch eine Folge, dafür alle 3 Monate, aber auch das ließ sich nicht richtig realisieren, sodass man dann sodass es dann irgendwie offensichtlich wohl zu Querelen mit der Plattenfirma Folgenreich beziehungsweise Universal Family Entertainment kam und dass daraufhin eine circa 3-jährige Pause der Serie erfolgte, wo auch wirklich der ein oder andere Fan doch am Fortbestand der Serie zweifelte. Aber jetzt im Frühjahr 2013 ging es weiter mit Gabriel Burns, mit Folge 36, mit einer Doppelfolge. Und seitdem nimmt die Serie wieder Fahrt auf, muss man sagen. Und Folge 39 ist der aktuellste Ableger der Folge, ist erschienen am 6.12.2013 und hat eine Laufzeit von knapp 69 Minuten. Hier kriegt man also über eine Stunde feinste Hörspielkost geboten. Was ist das Besondere an Folge 39? Also wie ich am Anfang schon sagte, so ein bisschen, man kann die Folgen zwar einzeln bewerten, als jemand, der das Gabriel Burns-Universum kennt, beziehungsweise die Handlung kennt und die bisherigen 39 Folgen relativ gut kennt. Ich bin einer, der die letzten 39 Folgen relativ gut kennt oder die vorangegangenen 38 Folgen relativ gut kennt. Aber was ist das Besondere generell? Was macht Gabriel Burns eigentlich aus und was macht diese Folge aus? Und wie ist sie einzuordnen? Wie ist sie zu bewerten? Was macht Gabriel Burns im Allgemeinen aus? Ganz klar der Sound. Die Soundkulisse, ich habe eigentlich bis auf Gabriel Burns noch nie ein Hörspiel gehört, was so dermaßen professionell und so dermaßen Kino-like rüberkommt, wie Gabriel Burns. Hier stimmt einfach alles. Die Dialoge sind glaubwürdig. Die Personen sind vielschichtig. Das heißt, die Charaktere sind vielschichtig. Die Handlung ist dynamisch. Es gibt ruhige, spannende Dialogsequenzen, es gibt Actionsequenzen, es gibt Mystery-Sequenzen, es gibt natürlich Horror, ein bisschen Splatter gibt es auch, aber wirklich nur fein dosiert. All das umrahmt und begleitet von einem wahnsinnigen orchestralen Soundtrack und zwar nicht oder zumindest nicht wahrnehmbar synthetisch, sondern von einem echten Orchester eingespielt und das auch noch richtig, richtig geil abgemischt. Also nicht Musik gleich laut gemischt wie die Dialoge oder irgendwie per Sidechain runtergeregelt, sondern richtig fein professionell abgemischt im Hintergrund. Manchmal hört man so ein so ein Streichquartett, so ein leichtes Seiern im Hintergrund, ganz fein, während einer spannenden Szene. Das ist, man muss wirklich genau hinhören manchmal, und bei Gabriel Byrne lohnt es sich wirklich immer ganz genau hinzuhören. Wenn man einmal den Eindruck hatte, das genaue Hinhören lohnt sich. Und dieser Eindruck wiederholt sich dann auch noch in der einen oder anderen Folge, dann ist man gefangen. Also wirklich, was macht es noch aus? Die Sprecher im Einzelnen. Wer jetzt hier schon lange, seit 3, 3,5 Jahren schon nicht mehr dabei ist, ist Bernd Vollbrecht als Stephen Burns. Ich kann wirklich nur hoffen, dass er wiederkommt. Das wäre toll, vielleicht Bernd Vollbrecht, wer hat den gesprochen, wer ist das, also bekannte Synchronstimme in Deutschland, Dr. Cox bei Scrubs beispielsweise, oder wer, jetzt muss ich mal eben spontan nachgucken, wer hier, der hat bei Prison Break auch gespielt, einen der Bösewichte, diese Schmierige, dem sie die Hand abhacken. Also wenn ihr mal googeln wollt oder bei YouTube gucken wollt, Bernd Vollbrecht einfach mal eingeben, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle, klare, akzentuierte Stimme. Gleichzeitig Mr. Bakerman, gesprochen von Ernst Meinke, auch ein ganz erfahrener Synchronsprecher, macht einen ganz super Job. Aber, und das ist eigentlich so mein absoluter Liebling in dieser Hörspielserie Gabriel Byrne, ist der Erzähler Jürgen Kluckert. Jürgen Kluckert hat eine so dermaßen sonore Bassstimme, und die ist so dermaßen gut eingebracht, die ist auch so dermaßen passend reingeschnitten und steuert hier, also in einer Mischung von eigenem Talent und Können und auf der anderen Seite Regie und Schnitt, steuert hier so dermaßen die Dynamik des Hörspiels, das in einer wirklich unvergleichlichen, positiven Art und Weise, wirklich, dass man es mal gehört haben muss. Jürgen Kluckert hat auch Benjamin Blümchen gesprochen. Vielleicht kennt man ihn auch aus der Ford-Werbung. Nee, gar nicht wahr. Hat er Ford das Auto gemacht? Ja, irgendwie. Also gebt mal einen bei Google Jürgen Kluckert und hört euch mal ein paar Soundschnipseln an von dem. Er passt einfach. Wenn Jürgen Kluckert wirklich anfängt zu erzählen und dann gleichzeitig diese wunderbare orchestrale Musik im Hintergrund, ruhige, teilweise dramatische, teilweise psychedelische, sphärische Musik im Hintergrund stattfindet, dann noch die richtigen Geräusche dazu. Es ist eine unvergleichliche, einmalige Stimmung, die bei Gabriel Byrne passiert. Und dieses Zusammenspiel ist einfach einzigartig, das muss man sagen. Das muss man wirklich sagen. Ja, wen haben wir noch dabei in der 39. Folge an Sprechern? Das ist auf jeden Fall der wie heißt er denn? Julanda Fuentes ist, ja, das spoilere ich noch nicht, die ist ziemlich nah dran an einem der Hauptcharaktere, sag ich mal, gesprochen von Silke Werner. Und auch Pater Miguel macht seinen Job sehr gut, nämlich der Gerald Paradies macht das wirklich wunderbar. Also die tragen diese Folge auch mit. Ja, wen treffen wir? Wir treffen als Villain, also als Bösewicht, als negativen Charakter in dieser Folge auf die Sammlerin und ihren dreibeinigen Hund. Was es damit zu tun hat, Leute, guckt einfach mal auf die Seite experimentstille.de. Wenn ich euch das jetzt verrate, ist im Prinzip auch die Folge eigentlich auch schon gespoilert, in dem Sinne, so mehr oder weniger so stark gespoilert. Die Sammlerin, die auf Kindersuche ist, sag ich mal. Ja, die Sammlerin, eine ältere Dame mit ihrem Hund. Ja, das ist sozusagen der Bösewicht in dieser Folge, und wie diese auch eingebunden ist in das Hörspiel und wie diese auch, sag ich mal, kulturell oder als Institution in dieses Setting in Brasilien im Amazonasgebiet eingebaut ist, ist ziemlich super, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Der Leviathan, der Ruf des Leviathans, hat der Titel denn eigentlich auch eine Bewandtnis? Ja, hat es. Der Leviathan, das muss ich ganz kurz dazu sagen, wird sozusagen als eines der ältesten, wenn nicht sogar das älteste Lebewesen, der noch lebende Lebewesen der Welt gehandelt in Gabriel Burns. Es geht in Gabriel Burns nicht viel um den Leviathan. Es geht um ganz andere Dinge, um eine fremde Macht, um die sogenannten zwei Horizonte. Es geht um die es geht um eine Art Unterwelt, Schrägstrich Parallelwelt, Schrägstrich andere Galaxie, Schrägstrich mag jeder es nennen, wie man will. Ganz geklärt ist das noch nicht. Abschließend, es geht auf jeden Fall um die Fremden, um die Fahlen, also um eine Macht, um eine Art mächtigen Gegner, der in Gabriel Burns als das absolute Böse personifiziert ist oder auch beschrieben ist. Wobei auch ganz klar hier getrennt oder beziehungsweise ganz klar hier auch die Grenzen verschwimmen zwischen Mythologie und auch Religion. Man geht in Gabriel Burns nicht so weit, dass man sagt, das ist der Teufel oder man irgendwelche Dämonen beispielsweise oder man sagt so und so, sondern das ist quasi alles eine Soße. Jede Religion nennt es anders, aber es ist quasi etwas, was alle Menschen, wovor alle Menschen gleich Angst haben, was sie vereint. Und in Gabriel Burns sind wir Menschen eigentlich nur kleine Ameisen, wenn es danach geht. Keine Sorge, es geht hier nicht um Götter oder um Science Fiction oder so ähnlich und um Raumfahrt und um Aliens, zumindest jedenfalls noch nicht offensichtlich, sondern das ist alles so gesettet, wie es jetzt hier auf der Erde abläuft. Es geht auch nicht um den Teufel mit zwei Hörnern und um Pentagramme oder sowas ähnliches. Lasst euch einfach überraschen, wie man da das absolute Böse immer noch irgendwie beschreiben kann. Wie gesagt, aber jetzt nochmal, um den Bogen zu schlagen zum Leviathan. Der Leviathan ist, wie gesagt, wohl das älteste noch lebende Wesen auf der Welt und es befindet sich an einer der tiefsten Stellen im Meer. Irgendwo im Meer. Wo genau, weiß man nicht. Und Baker Man, einer unserer Serienhauptprotagonisten, ist auf der Suche nach dem letzten Leviathan. Was macht diesen Leviathan so besonders? Darum geht es nicht in der Folge 39, darum geht es in den Folgen davor. Der Leviathan hat eine Eigenschaft. Das Blut des Leviathans ist die Essenz der Unsterblichkeit. Die Schergen oder auch Grauen Engel genannt, also sozusagen die der geflügelte Arm der anderen Seite, der Bösewichter sozusagen, haben in einer Vision von Baker Man mit ihren, Waffen, Klauen, Zähnen, wie auch immer, Wunden in die Haut des Leviathans geschlagen, das Blut, das weiße Blut des Leviathans aufgefangen, in kristallene Behälter getan und an die Oberfläche gebracht. Und dieses weiße Blut des Leviathans macht, ich will nicht sagen unsterblich, aber verlängert das Leben exponentiell. Und das ist natürlich etwas, wonach es sich zu streben lohnt. Und generell, allerdings die Menschen, den Menschen verlängert es das Leben und den anderen, den Fahlen, den Bösen, die nicht auf der Welt sind, sondern die irgendwo dazwischen sind, in einer Zwischenwelt, nennen wir es Unterwelt, nennen wir es Jenseits, nennen wir es wie auch immer. Nicht in unserer Welt, so wie wir sie sehen, wie wir sie erleben. Den anderen, den Fahlen, soll es als Mittel zur Rückkehr dienen. Und wenn das passiert, dann gute Nacht. Und deswegen entspinnt sich jetzt langsam aber sicher innerhalb so der Chronologie von Gabriel Burns offensichtlich ein Wettlauf Richtung dem letzten Leviathan. Ja, wie würde ich diese Folge 39 bewerten? Ganz eindeutig, ganz klar, mit 5 von 5 möglichen Hörspielpunkten. Warum? Ganz platt gesagt, ist es die beste Gabriel Burns Folge seit Jahren. Sie ist in sich mehr oder weniger abgeschlossen. Sie ist dramaturgisch toll erzählt. Sie ist produktionstechnisch auf dem gewohnten 5-Sterne-Level. Sie hat tolle Dialoge. Sie hat eine dynamische, abwechslungsreiche Handlung. Sie hat ein actionreiches Finale. Und sie ist, wie ich finde, intelligent in die Gesamthandlung eingewoben. Es gibt de facto so gut wie keine Kritikpunkte. Es gab in der Vergangenheit sicherlich Gabriel Burns Folgen, die schwächer waren, die man, wenn man ganz, ganz böse drauf war, ganz vielleicht als Füllfolgen bezeichnen konnte. Mir fällt aber zum Beispiel ganz spontan auch gar keine ein. Dafür hat man sich einfach zu doll auf die nächste Folge gefreut. Aber ich zum Beispiel so die Crossover-Folge Schmerz, Folge 33. Crossover mit der Serie Point Widmark, der von Folgenreich beziehungsweise Sony Entertainment ist das, glaube ich, auch mittlerweile. Point Widmark ist eine Kinderserie, beziehungsweise eine Jugendhörspielserie, relativ bekannt auch. Da gab es Folge 33 mit Gabriel Burns ein Crossover. Mit der Folge so und so viel, die fiebrigen, ich glaube Folge 25 von Point Widmark, die fiebrigen Tränen. Dort ging es um die sogenannten fiebrigen Tränen, um Bernsteine, um eine schwarze Masse eingeschlossen in Bernsteine. Und das war so eine Crossover, also eine Mischfolge zwischen diesen beiden Hörspielserien. Und die war sehr splatterlastig. Ich persönlich fand sie gar nicht schlecht. Sie passte nur nicht in diesen Kontext großartig rein. So, das auch in einer Zeit war, wo ich Bernd Vollbrecht als Sprecher von Gabriel Burns einfach auch ziemlich vermisst habe, weil der länger nicht mehr aufgetaucht war. 5 von 5 Sternen, absolut berechtigt, wie ich finde. Sie ist perfekt. Sie ist einfach perfekt. Schließt an eine sehr, sehr kalte, sehr, sehr schräge Folge 38 an, die auch ein völlig anderes Setting hatte, und wird überleiten, die Folge 39 wird überleiten an das zweite Hörbuch. Es ist nämlich so, dass man die 3 bisher erschienenen Gabriel Burns Romane, die begleitend zur Serie erschienen sind und keinen direkten Zusammenhang zur Hörspielserie hatten, zwar schon mit denselben Charakteren spielten, aber nicht irgendwie sich chronologisch dort einordnen ließen. Diese Bücher sind jetzt vertont worden als Hörbücher und das zweite der 3 Bücher wird jetzt als Folge 41 eingebunden. Jetzt wird einer sagen, Moment, da fehlt ja noch Folge 40 zwischen. Folge 40 hat man sich überlegt, ist der zweite oder dritte Soundtrack mittlerweile, Lief rare Opt. Wird die Folge 40, wird die Nummer 40 tragen und die Lesung des zweiten Romanes mit dem Titel Verehrung wird die Folge 41 tragen und wird vom Klappentext her folgendermaßen: Eine Expedition findet Hinweise, dass die grauen Engel, also die geflügelten Wesen, die Lakaien der anderen, der sozusagen geflügelte Arm der anderen Seite, dass die grauen Engel schon vor vielen 100 Jahren auf der Welt war und dass ihnen gehuldigt wurde. Doch mit der Freilegung der rituellen Stätten öffnet sich das Tor in eine andere, lange begrabene Welt. Ja, Stephen Burns muss um sein Leben fürchten, als Anhänger der Fahlen aus der Finsternis treten und nach ihm rufen. Es scheint hier, um das mal einzuordnen, so ein bisschen um den Rückblick zu gehen, am Ende der Folge 39, nein. Das erzähle ich jetzt nicht. Nein, das geht nicht. Ich spoiler dann zu viel. Also, Folge 39, Gabriel Burns, der letzte Leviathan. Zieht's euch rein. Sprecher toll, Sound toll, Story toll. Setting Brasilien, Amazonasgebiet. Eine tolle Sache. Super Preis. Und ist gut. Ist auch eine gute Referenzfolge, muss ich mal dazu sagen. Auch wenn man gar nicht so, wenn man eigentlich nur ein bisschen was mit Bakerman zu tun hat, also oder mit gar nichts mit Joyce Kramer oder Larry Newman, das sind nämlich die anderen beiden, der insgesamt vier Hauptprotagonisten in Gabriel Burns und die sind gar nicht dabei, eigentlich nur Bakerman, aber um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was in Gabriel Burns eigentlich so abgehen kann, ist Folge 39 wie gemacht und ist die aktuellste Folge, ist absolut Stand der Dinge und ich kann einfach nur sagen, Daumen hoch, 5 Hörspielpunkte und ja, an dieser Stelle mache ich Schluss. Wir sind ja auch schon wieder fast bei jetzt, genau bei 26 Minuten Podcast-Gelaber. Ja, und habt noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Hörspiel. Bis denn!